Stimmt es, dass die Kinder von Schlangen getötet wurden?« Er zog die Maske herunter, nahm einen weiteren Schluck aus der Feldflasche und zog die Maske wieder hoch. Ich hatte meine im Haus liegen lassen. »Oh ja, das waren Schlangen. Klapperschlangen, um genau zu sein. Es gab sogar eine Untersuchung in der Sache und laut Polizeibericht hat es sich letztlich um einen Unfall gehandelt. Die Zeitungen waren damals noch nicht so reißerisch wie heute und es gab auch noch keine sozialen Medien, wenn man von dem Gerede der Leute absieht. Ist ja auch eine Art von sozialem Medium, meinen Sie nicht?« Ich konnte ihm nur zustimmen. Jedenfalls war Mr. Bell oben in seinem Büro und hat Anrufe erledigt. Er war eine große Nummer im Investmentgeschäft, so wie Ihr Freund Mr. Ackerman. Die Frau war unter der Dusche. Die beiden Jungen haben draußen im Garten gespielt, wo sie eigentlich nicht raus konnten. Das Gartentor war hoch und angeblich fest zu, nur eben nicht an dem Tag. Der Detective in dem Fall meinte, dass das rostige Gartentor sich durch das ständige Überlackieren irgendwie eh nicht mehr richtig schließen ließ. Jedenfalls sind die beiden Jungs ausgebüxt. Die Frau hat sie damals noch im Kinderwagen herumgeschoben. Keine Ahnung, ob es schon derselbe war wie heute, aber die beiden waren im Grunde längst ganz gut zu Fuß. Und so haben sie sich kurzerhand zum Strand aufgemacht. »Sie sind nicht auf der Uferpromenade gelaufen?« Mr. Ito schüttelte den Kopf. »Nein. Warum nicht, ist mir schleierhaft. Niemand weiß das. Der Suchtrupp fand später die Stelle, wo sie die Straße verlassen und sich in die Büsche geschlagen hatten. Man konnte es an den abgebrochenen Zweigen und dem kleinen Stofffetzen von einem T-Shirt sehen.« »See you later, Alligator«, dachte ich. »Von der Rattlesnake Road bis zum Strand sind es etwa 400 Meter und der gesamte Streifen ist komplett verwildert. Die beiden sind dann auch nur bis zur Hälfte gekommen. Als man sie fand, war einer schon tot, und der andere starb noch, bevor man ihn zur Straße transportieren konnte. Mein Onkel Devin war damals dabei und meinte, dass jeder der beiden Knirpse über 100 Mal gebissen worden sei. Ich persönlich halte das für übertrieben, aber fest steht, sie waren mit Bissspuren übersät, hauptsächlich an den Beinen, aber auch am Hals und im Gesicht.« »Weil sie irgendwann am Boden lagen?« »Anzunehmen. Sobald das Gift seine Wirkung getan hat, müssen sie zusammengeklappt sein. Beim Eintreffen des Suchtrupps befand sich nur noch eine einzige Klapperschlange am Ort des Geschehens. Die hat man sofort mit einem Schlangenstock totgeschlagen. Kennen Sie vielleicht, das ist so eine Stange mit einem eckigen Haken am Ende?« »Ich weiß, Ellie geht abends nie ohne so ein Ding aus dem Haus.« Mr. Ito nickte, obwohl Schlangen hier in der Gegend kaum noch vorkommen, zumindest keine Klapperschlangen. »Zwei Tage nach dem Vorfall mit den beiden Jungen haben sie hier nämlich zum Vernichtungsfeldzug geblasen und eine regelrechte Treibjagd veranstaltet. Ganz vorn mit dabei waren die Männer der Baufirmen, der Rest kam aus Palm Village, darunter auch mein Onkel Devin. Von Süd nach Nord haben sie die Biester aus dem Gebüsch aufgescheucht. Allein auf dem ersten Streckenabschnitt wurden 200 von den Klapperschlangen gekillt, heißt es, dazu jede Menge anderes Kriechzeug. Man hat sie bis zur Landspitze zwischen Daylight Pass und Dumaki getrieben. Damals war Dumaki nämlich noch nicht untergegangen. Ein Haufen Schlangen ist weggeschwommen und dabei höchstwahrscheinlich in der Durchfahrt ertrunken. Der Rest war spätestens jetzt fällig. Laut Onkel Devin wären das noch einmal 400 bis 500 Schlangen gewesen, aber die Zahl ist meiner Meinung nach, Entschuldigung, für den Arsch. Sagen wir einfach, es waren eine ganze Menge. Henry Bell war übrigens ebenfalls dabei, wenn auch nicht bis zum bitteren Ende. Er ist unterwegs zusammengebrochen. Die Hitze, die Aufregung und wohl auch der Kummer. War alles zu viel für ihn, nehme ich an. Mrs. Bell hat ihre Jungs übrigens erst in der Aufbahrungshalle wieder zu Gesicht bekommen, wo der Bestatter sie schon entsprechend, aufbereitet hatte. Aber Mr. Bell gehörte mit zu dem Trupp, der die Kinder fand. Jedenfalls musste er ins Krankenhaus. Er ist dann bald darauf an einem Herzinfarkt gestorben. Wahrscheinlich hat er das alles nicht verwunden. Ich meine, wem würde das schon gelingen?« Ich konnte das nachfühlen. Manche Dinge verwandt man nicht. »Wie hat man es geschafft, so viele Schlangen auf einmal zu töten?« fragte ich, weil ich selbst schon an der Stelle gewesen war. Es war die Landzunge zwischen dem Pass und der kleinen grünen Erhebung im Wasser, vormals Dumaki. Das war insgesamt betrachtet ein recht überschaubares Dreieck aus Muschelkies, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie dort ganze Massen von Schlangen Platz finden sollten. Ehe er antworten konnte, hörten wir vom Tennisplatz her ein lautes, schepperndes Geräusch. Eddie war schließlich doch auf das Spielfeld abgeglitten. »Hey, ich glaub, es hackt!« brüllte Mr. Ito und lief mit fuchtelnden Armen an den Unglücksort. Eddie blickte erschrocken von seinem Handy hoch und riss den Mäher gerade noch rechtzeitig herum, so dass er den Belag des Spielfelds nicht beschädigte, auch wenn die Rasenkante einige hässliche Scharten abbekam. Ich erfuhr also nicht, wie die Geschichte mit den Schlangen ausging.